pump that shit. Bye.

sometimes mit mehr. Punkt 6, 7, 8. Wir hören Spaß die ganze Nacht. Und den 3 and 4. We go up at dance floor. 1, 2, 3 and 4. Du musst es gut aus und tanz mit mir. Und den 3 and 4. We go up at dance floor. 1, 2, 3 and 4. Du musst es gut aus und tanz mit mir.

sind besessen. Wir alle sind verflüchtet. Wir alle sind gekreuzigt. Und alle sind kaputt. Wir alle sind besessen. Wir alle sind verflüchtet. Wir alle sind gekreuzigt. Und alle sind kaputt. Von Rechtstechnologie, von Science Economy, von Qualität des Lebens und Kriegsphilosophie. 1, 2, 3, 4, Russian Kontakt mit mir. 1, 2, 3, 4, beide Hände reich ich dir. Ganz Adolf Hinkel. Wenn die nur nach